Der Herr ist hoch über alle Völker. Seine Herrlichkeit reicht, so weit der Himmel ist. Wer ist wie der Herr, unser Gott, im Himmel und auf Erden? Wenn hell am Himmel der Sonnenschein lacht, dann blüht und singt, dann blüht und singt, was nur der liebe Gott hat gemacht und ihm ein Loblied bringt. Wenn unser Herz ganz dem Heiland gehört, dann sind wir froh, dann sind wir froh. Der Blumenvögel hält und ernährt, macht's mit uns ebenso. Ich singe laut in die Welt des hinein, Gott hat mich lieb.